dua sila udena dena waso kemewa mini tede halawa tenga meno efatune pao masile namu o dedege dua sile udena dena waso de Sofuke lehe dehe deme Enale usendane side deme Da siba jaga feke dede Me fa Saja fakir.